malen Mädchen sauber, treu und fleißig und kocht und wäscht und plättet und was weiß ich und plagt sich früh und spät bis in den Schlaf. Was sagt der Mann dazu? Ganz brav, ganz brav. Doch liegt so ein Rest bis 12 in de Betten, tut nischt, trinkt Kaffee und raucht Zigaretten und wirft das Geld bloß raus zum Zeitvertreib. Dann heißt das gleich, das ist ein Rasseweib. Och Jott, was sind die Männer dumm? Wenn Mädchen brav ist, kiegt sich keiner um. Doch wenn sie kess ist, sind sie gleich verliebt. Was doch für Dussels manche Männer gibt. Liebt so ein armes Ding, so ein Ungeheuer. Und hat'n wirklich gern und fängt doch Feuer. Und er sagt, komm und küss mir, und sie kommt. Da können sie schwören, er lässt sie sitzen prompt. Doch piept so ein raffiniertes Frauenzimmer. Ach, nicht doch, hui, mein Herr, und nie und nimmer. Und stößt ihn weg, beißt und kratzt sogar. Die führt er sicher dann zum Traualtar. Ach, Jott, was sind die Männer dumm? Wenn Mädchen brav ist, kiegt sich keiner um. Doch wenn sie kess ist, sind sie gleich verliebt. Was doch für Dussels manche Männer gibt. Bist du verliebt, dann machst du dir recht schöne. Du wäschst die Hände dir und auch die Beine. Naht dir dein Schatz, den kämmst du dir geschwind. Und was noch mehr so wilde Sachen sind. Du putzt die Nägel und die Zähne täglich. Kaufst dir Parfüm und badest auch womöglich. Und wird ne Strauß, wer gibt dir was zurück? Ach nee, die Liebe ist kein wahres Glück. Ach Jott, was sind die Männer dumm? Wenn Mädchen lieb ist, kiegt sich keiner um. Doch wenn sie frech ist, sind sie gleich verliebt. Was doch für Düssels manche Männer gibt. Kurzum, ihr Männer seid ganz faule Köppe. Ihr kickt egal bloß rinnen alle Töppe. Und weiter tut ihr nischt als Schabernack. Drum sag ich, fort mit euch, ihr Lumpenpack. Wir wollen uns vom Mann emanzipieren. Wir wollen kein Wort an keinen mehr verlieren. Wir wollen euch hassen, wenn das Herz hochbricht. Jawohl, das wollen wir, bloß wir können das nicht. Ach Jott, was sind wir Weiber dumm. Am liebsten brichten wir euch Kerle um. Doch kommt so ein Affe, sind wir gleich verliebt. Was für Kamele manche Weiber gibt.